öffentlicher Münzfernsprecher, Teleruf, telefonieren ab 5 Cent, Reichenberger Straße, Ecke Skalitzer Straße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Hinweiszettel der BVG, den man an einem Fahrradlenker anbringen kann. Und dort steht, jetzt hat Ihr Fahrrad eine eigene Karte. Mit unseren neuen Tarifen wird die Fahrradmitnahme jetzt noch einfacher und günstig obendrein. Die Monatskarte lohnt sich schon ab 6 Fahrten. Kurzstrecke Fahrrad 1 Euro, Einzelfahrausweis Fahrrad AB 1,50 Euro, Tageskarte Fahrrad AB 4,40 Euro und die Monatskarte Fahrrad AB 8 Euro. Dann steht dort weiter, weitere Informationen gibt es in den BVG-Verkaufsstellen, im Internet und im BVG-Callcenter. Da ist dann noch die Website der BVG und die Callcenter-Telefonnummer angegeben. Und ganz unten steht Es lebe Berlin. BVG. Ansonsten hier an der Reichenberger Straße, außer einer Verpackung der Firma Kombi Kurz Spritzenpack und der Inhaltsangabe eine Spritze 2 Milliliter, eine Kanüle 18er Kurz, ein Alkoholtupfer, eine Ampulle isotonische Kochsalzlösung 1,5 Milliliter, ein Beutel Ascorbinsäure. Ja, außer diesen Angaben hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.